Português do Brasil. Fim de semana. Einkäufe. Brasilianisch und Portugiesisch. As compras. Du rufst mich an. Me liga. Jemanden anrufen. Ligar para uma pessoa. Ab. Brasilianisch und Portugiesisch. A partir de. Kommen. Brasilianisch und Portugiesisch. Vir. Komm. Brasilianisch und Portugiesisch. Vem. Handy. O celular. Mutti. A mamãe. Ich vermisse dich. Brasilianisch und Portugiesisch. Estou com saudades. Du könntest. Poderia. Planen. Planejar. Anrufbeantworter. Secretária eletrônica.